Ja, Apps in the Way, Podcast Ausgabe 2. Ich sitze jetzt hier in der Stadtbücherei Wolfsburg mit Vincent und Uwe. Und Thema ist die Gaming-Liga, die am Wochenende hier ihr großes Finale genommen hat, das Deutschlandfinale. Tja, wer von euch beiden möchte denn mal anfangen zu erklären, was ist die Gaming-Liga und warum findet sie in einer Bücherei statt? Ursprünglich, die Idee ist schon ganz alt. Also in den USA wird das praktisch schon länger praktiziert. Da gibt es auch schon den National Gaming Day. Der ist immer Anfang November. Und die Idee ist praktisch, dass man, dass Gaming also für die Zukunft der Kultur- und Wissensvermittlung also einen ganz besonderen Stellenwert hat. Das hat man in den USA natürlich schon sehr viel früher erkannt. Und da spielt man also praktisch auch in Bibliotheken, also auf ganz vielen Ebenen. Und es gibt dann eben halt auch immer so Contests, wo man also praktisch gegeneinander spielt. Und Deutsch-Amerikanische Gaming-Liga wurde eröffnet offiziell auf dem Bibliothekartag 2012 in Hamburg. Also noch was ganz Frisches eigentlich. Im Prinzip was ganz Frisches. Also die Idee war einfach, dass man über das Nationale hinaus, dass man also auch auf die internationale Schiene geht und dass man praktisch die amerikanischen Bibliotheken gegen die deutschen spielen lässt. Das war eigentlich die Idee und vor einem Jahr ist das in Hamburg offiziell eröffnet worden und in der Folge war es dann so, dass sich hier ungefähr 16 Bibliotheken gemeldet hatten. Mhm. Und die konnten praktisch in ihren eigenen Bibliotheken erstmal eigene Events machen. Also das heißt, Leute aufrufen zu spielen und wir hatten das, was uns verbunden hat, das war im Grunde genommen also eine gemeinsame Plattform, das GTS-System, da haben wir praktisch unsere Ergebnisse eingetragen, die wir dann auch praktisch mit den Amerikanern zusammen hatten. Also, sage ich jetzt mal im ersten Zuge sowas wie, das wurde beschlossen, es wurde gesagt, jawohl, wir machen sowas mit den Amerikanern zusammen. Und dann gab es, das kann ich mir dann vorstellen, wie Vorrunden oder wie Testläufe, einfach ja. Nur um den Leuten mal zu zeigen, hallo, ja. Also ihr könnt ja spielen. Das oder? Ist also ein Projekt der Zukunftswerkstatt. Zukunftswerkstatt ist ein Verein, da geht es also um die Zukunft der Kultur- und Wissensvermittlung. Da bin ich auch mit dabei. Mhm. Und wir haben das praktisch organisiert so, dass es eben dass eine Brücke geschlagen wird der amerikanischen Bibliotheken eben hier nach Deutschland und wir haben praktisch auch die deutschen Bibliotheken, die deutschen öffentlichen Bibliotheken aufgerufen, da mitzumachen. Also man konnte sich da bewerben, es gab also eine Ausschreibung auf der Website, es wurde ja auch auf dem Bibliothekartag angekündigt. Und daraufhin haben sich eben ungefähr 16 Bibliotheken aus Deutschland gemeldet, die also sich aussuchen konnten, es gab drei verschiedene Level. Der erste Level war Mario Bowling, glaube ich, ne? Ja, ganz genau. Und der zweite, den auch die meisten gespielt haben, war ein Mario Kart. Das war auch das, was wir jetzt am Wochenende in der Deutschlandfinale gespielt haben. Und das dritte Level wäre so ein Live-Spiel gewesen, wo eben zwei Bibliotheken oder mehrere auch live gegeneinander antreten. Das haben wir versucht. Wir haben versucht, mit Göppingen zu spielen, haben das aber dann aus technischen Gründen dann doch nicht gemacht. War die Übertragung nicht so, wie sie sein soll? Ja, es gab verschiedene Gründe, weshalb wir dann gesagt haben, war das. Genau, also Hintergrund des Ganzen war ja auch, dass die Zukunftswerkstatt eben versuchen wollte, Bibliotheken, die ja manchmal ein bisschen kritisch sind, was vielleicht auch, oder zumindest vom Klischee her ein bisschen kritischer sind, so was Neuerungen in der Medienwelt auch angeht, dazu zu bewegen, mal so ein bisschen Gaming-Brücke zu machen. Und dementsprechend halt auch diese drei Level. Man musste eben als Bibliothek tatsächlich nur eine Konsole und quasi ein Abspielgerät bereitstellen. Und dann konnte man schon loslegen. War das, das war so, dass man das selber benutzen, selber besorgen musste? Ja, genau. Ich habe jetzt auf dieser Karte, steht ja einiges an Sponsoren drauf irgendwie und Electronic Arts irgendwie sind ja jetzt nicht die kleinsten. Auf jeden Fall. So dass man ja auch der Meinung sein könnte, hier, komm her, die haben dann Also das war nicht so, dass irgendjemand das Füllhorn ausgeschüttet hat und hat gesagt, hier, nehmt, wir haben Konsolen. Also in der Regel haben aber auch die meisten öffentlichen Bibliotheken haben schon irgendwo eine Wii-Konsole stehen. Also das war wirklich so, wie Vincent sagt, man konnte das wirklich mit einfachen Mitteln auch bewerkstelligen. Ja. Ne? Ja, und ich meine, die Sponsoren... Was war denn dann deren Rolle, wenn jetzt nicht die Unterstützung vor Ort oder haben die nur für den Preis ja auch Eis gesammelt? Die amerikanische Botschaft in Berlin war auch mit dabei. Also die sorgen dann eben im Endeffekt auch dafür, dass die Leute oder eben das Deutsch-Amerikanische Institut in Tübingen, dass eben der Kontakt eben in die USA stattfindet und dass eben die drei deutschen Sieger, dass die in die USA reisen können, ne? Die reisen ja auch praktisch, die müssen nicht dafür bezahlen, ne? Also für die Sachen. Und das ist eben nur der Hintergrund, ne? Und das heißt natürlich aber ist ja auch, dass sie dahinter stehen und dass das also wirklich auch, also wenn man jetzt das liest, wer da alles mitmacht, wer das sponsert oder wer ideell auch dahinter steht, dann ist das natürlich schon eine große Nummer. Und dann fühlen sich natürlich auch Bibliotheken gleich ein bisschen besser aufgehoben oder aufgestellt oder so. Ne? Ja. Genau. Also ich habe das auch mehr so als Schirmherrschaft quasi verstanden, einfach weil die sich vielleicht auch von der Idee her so ein bisschen mit uns solidarisieren wollten. Weil es vielleicht immer was anderes ist, was vielleicht auch in deren Richtung geht. Okay, auch einfach mal zu sagen, hier guck mal, wir können noch anders. Ganz genau, ja. Ne, das ganz, man kann auch in einer Bibliothek Spaß haben. Genau. Man muss da gar nicht immer so leise sein. Das kann da auch mal ganz anders vonstatten. Ja, das ist so der Wandel, ne? Der so sich allmählich vollzieht, dass man nicht immer sagt, oh, pst, ne? Kein Handy und nicht essen und trinken. Das ist eben gerade auch durch das Gaming natürlich, dann ist es auch lauter, ne? Ist natürlich klar, man sitzt da nicht da und schweigt, sondern es ist ja viel emotionaler, wenn man mal gewinnt oder wenn mal irgendwas passiert oder so. Und das ist eben halt auch in Bibliotheken immer mehr möglich und erlaubt. Und jetzt war letztes Wochenende das große Finale hier. Ja. Das eigentlich auch ganz schön über die Presse angekündigt war. Und ich war ja dann auch da, ich habe mir das auch angeguckt ein bisschen und fand dann aber wieder vor Ort, also ich muss unfairerweise sagen, ich hatte vorher oder ich habe kurz vorher jetzt gerade noch eine Doku aus Südkorea gesehen, was da so die Gaming-Liga StarCraft und Konsorten angeht und dachte dann so, ach schade, alle so dunkel weggesperrt. Okay. Irgendwie was glaubt ihr, also dass jetzt, du warst ja auch relativ überrascht, glaube ich, als ich diese Zuschaueranfrage, sind den Zuschauer gestattet, woran könnte es liegen, dass diese öffentliche Resonanz, weil ich meine, unterm Strich, es ist ein Wettkampf irgendwie, ich kenne genug auch kleinere Mitbewohner, die ja sonst auch stundenlang davor sitzen können und sich das einfach nur angucken. Ja. Und trotzdem hatte ich so ein bisschen das Gefühl, und das fand ich schade, auch den Teilnehmern gegenüber, dass so ein bisschen diese öffentliche Resonanz noch gefehlt hat. Ja. Also, was muss ich das einspielen oder muss das einfach? Also du hast ja auch, also ich war letztes Jahr auch auf der Gamescom in Köln und da habe ich auch so in so einer irgendwann in so einer Ecke war so eine Gaming-Liga, die natürlich ganz anders, ich meine, das war dicht gedrängt und das wurde mit viel Tamtam angekündigt, Leute haben echt mitgefiebert und so. Und in Südkorea ist das ja, das ist ja echt eine ganz andere Hausnummer. Ne? Ja, genau. aber wir haben einfach, also wir hatten das von vornherein, hatten wir nicht eingeplant, dass das also wirklich jetzt in der großen Öffentlichkeit stattfindet, weil wir einfach erstmal hier die Deutschland-Ausscheidung machen wollten mit eben den Leuten, die in Frage kommen. Ja. Und mit den Eltern jetzt eben noch. Und wir hatten auch nicht, also es war zeitlich so ein bisschen eng zu planen und wir hatten auch dann erstmal Sorge genug damit, dass wir das organisiert hatten und dass wir einfach dann muss ich sagen, ich weiß nicht, wie Vincent das wieder, also ich hatte auch gedacht, das muss vielleicht ein bisschen ruhiger ablaufen und dass man denen nicht in die Quere kommt und dass man das also dass sie diese Konzentrationszeit genau. Also und das, wenn du gesehen hast in der dritten in der letzten Runde das wurde ja immer spannender weil irgendwann dann klar war von den jetzt Vieren die da sitzen da können halt nur drei überbleiben das zum Schluss war es ja richtig spannend genau aber man kann das irgendwann auch machen man könnte ja irgendwann auch wir haben so einige Sachen auch im Hinterkopf wo man sagt da kann man mal richtig große Wettbewerbe draus machen oder wenn wir zum Beispiel FIFA-Turnier machen, dann wird das sicherlich anders, ne? Dann denke ich mal, das ist nicht so in dem. Ja, weil ich mir da halt einfach auch denke, ne? Das wäre ja, ich meine, gut, jetzt klar, es wäre auch ein bisschen seltsam gewesen, sag ich mal, wenn jetzt diese 9 Finalisten waren es, glaube ich. 13 Finalisten, ja. die jetzt hier waren, irgendwie, na klar wäre das auch ein bisschen komisch gewesen, wenn jetzt hier rein über den roten Teppich und links und rechts 5000 kreischende Leute. Ich denke, das wäre auch seltsam gewesen. Aber nein, ich weiß nicht, weil ich denke auch, dass, so wie du schon gesagt hast, speziell dieses letzte Rennen war ja nur hochgradig spannend, ne? Weil ja. Man wusste, 4 sitzen da und einer, für einen wird es jetzt keine gute Stunde irgendwie. Ja, ja. Ne? Und die anderen 3, für die wird das eine ziemlich gute Stunde. Das war so ein bisschen dieses, und da kommt natürlich Spannung auf. Absolut. Ne? Und das war ja auch, ich sag, auch selbst Mario Kart irgendwie liefert ja im Grunde dann auch alles, um es auch spannend zu machen. Ja. Ne? Aus meiner Sicht irgendwie. Deswegen war es so ein bisschen... Ja, ich sage, ich hätte gedacht, dass da noch mehr Öffentlichkeit stattfindet. Ja, das kann man irgendwann sicherlich machen. Ne? Also das ist genau. Das war ja für uns auch erstmal so eine Art Pilotprojekt, genau wie für die ganzen anderen Bibliotheken auch, ne? Also ja, klar, wenn das jetzt ein Jahr jung ist, das Ganze irgendwie, dann. Aber es ist auf jeden Fall das, was man schon sagen kann, ist also, dass auf jeden Fall auch bei den Leuten, ich meine, stand ja auch eines auf dem Spiel, ne? Also ich kann eben halt in die USA reisen, dort Pfingsten. Was man auf jeden Fall schon sagen kann, ist, dass sich viele eben, also ich habe das teilweise gehört, dass Leute gesagt haben, ja, ich bin der Dritte in Deutschland oder ich bin der Sieger für Deutschland. Also ich meine, obwohl es jetzt kein Wettbewerb war, der jetzt praktisch von der Bundesregierung ausgelupft war, aber habe ich da schon mal so gefühlt. Ja, aber das ist in dem Fall ja auch richtig. Von denen, die da teilgenommen haben, der gewonnen hat, wird am Ende wohl der Beste gewesen sein, den wir absolut haben auf dem Gebiet. Das Tolle ist einfach auch, dass man auch Eltern mit dabei, dass man einfach diese Vernetzung über das Spiel, ne? Dass du hast verschiedene Leute aus verschiedenen Bibliotheken, einige kamen aus Greifswald, wiederum andere aus Bayreuth und sowas. Und dann natürlich nochmal über den großen Teich, so war ja auch unsere Karte da überschrieben, dass du da auch eine Vernetzung hinbekommst, über das Spiel, über Gaming im Prinzip. Ne? Ja, genau. Also das ist das Tolle daran. Das haben wir jetzt eben halt in so einer doch beschaulichen Runde gesehen, aber wenn man so gemerkt hat, was man damit alles machen kann, ne? Also das ist schon echt absolut faszinierend. Ja, in jedem Fall. Ja. In jedem Fall. Wie kam es denn dazu, dass Wolfsburg hier als Finale gelost wurde? Habt ihr am lautesten hier geschrien oder euch als letztes versteckt oder was war's? Hier waren die meisten Konsolen. Ja. Keine Ahnung, was war's? Warum Wolfsburg? Und nicht Berlin? Oder also Berlin war ja nicht mit, also wir sind angetreten, also es war noch ein Gespräch Krefeld. Am Niederrhein, tolle Mediothek da und so, aber also es hat im Endeffekt den Ausschlag gegeben, glaube ich, auch ein bisschen, dass Wolfsburg besser zu erreichen ist mit dem Zug. Also wenn der Zug hält, kann man hier aufsteigen. Ja, das stimmt. selten genug, ansonsten ist man halt doch in Berlin. Du, die meisten kamen doch mit dem Auto, also sind ja gefahren und so, aber also es ist nicht einfach, also es ist in der Nähe, es ist in Berlin nah und du kannst hier einfach die Leute besser. Also in dem Fall war es einfach so ein bisschen diese zentrale, Deutschland-zentrale Lage. Genau. Am ehesten mittendrin. Ja. Oder mehr mittendrin als andere. Ja. Ja, ich denke, es wird wahrscheinlich auch noch mit reingespielt haben, dass du auch Teil der Zukunftswerkstatt bist, ne? Und auch bei der Planung am Anfang ein bisschen mit involviert warst. Ja, aber das ist der Martin aus Krefeld ja auch. Also 1-1. 1-1, genau. Ja. Dann ist für dieses Jahr, für diese Saison ist die Gaming Liga jetzt also abgeschlossen. Ja. Die 3 Sieger. Genau, fliegen über was? Über Pfingsten? Über Pfingsten in die USA. Und spielen da weiter. Spielen da weiter, genau. Also, und dann wird's, also jetzt natürlich da auch nochmal Sieger oder, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber, also, theoretisch steht auch noch alles, ist alles auch noch möglich für unsere, ja, für unsere Gewinner hier. Die können natürlich da auch nochmal, richtig erfolgreich sein, ne? Du Heiliger. Und die, die Amerikaner halten das mit ihrem, mit dem Gaming ja schon noch anders. Ja, also, wie das jetzt im Einzelnen, da, da sind wir also auch nicht, da wissen wir auch nicht genau drüber, aber auf jeden Fall findet es über, über Pfingsten statt. Was die jetzt genau spielen, ich denke immer, die werden auch Mario Kart machen, aber ja, es können da auf jeden Fall nochmal nachlegen, sich nochmal zeigen. Richtig. Sich vielleicht dann auch Weltmeister nennen. Nein, deutsch-amerikanischer Meister. Ja, so was in der Art. Ne? Das, ja, das macht sich auf so einer Visitenkarte, macht sich das ja eigentlich ganz gut. Absolut, da stehen ja alle Türen offen. Da musst du gar nichts mehr machen im Leben. Nein, eigentlich ist das schon vorbei. Ja, ja, nochmal kurz bei der Bank reinreichen und die geben auch direkt den Scheck zurück und sagen, hey, wenn das so ist. Klar. Nee, aber das ist doch eigentlich, wie gesagt, also ich finde es von der Sache her, finde ich super cool. Ja. Aber eine super coole Geschichte einfach. Und ja, jetzt ist die Saison vorbei. Die neue Saison startet wieder oder nicht? Oder ist das Verhandlungssache? Oder? Ja, also da ist noch nichts Genaues geplant, wie es jetzt dann mit den Bibliotheken weitergeht. Aber doch, im Hintergrund planen wir schon eine ganze Menge auch mit Bibliotheken in Deutschland, dass man die vernetzt über andere Game-Projekte. Mhm. Wir haben vor allem und wir haben dann vor allen Dingen auch jetzt am Wochenende gesagt, dass wir mal so eine Art Retro-Gaming machen wollen, also so mit Atari und so Geschichten. Wunderbar. Was jetzt so eher die Älteren, so die die über 40-Jährigen. Also es war nämlich eine Mutter dabei, die sagte, auch irgendwie mit sowas angefangen und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen und so, und was man mal in diesem Bereich ein bisschen geht und da auch irgendwas anbietet, ne? Ja. Aber wir wollen auf jeden Fall nach dieser Erfahrung am Wochenende wollen wir in dem Bereich weitermachen, ne? Weil da auch ein Bedarf besteht bei den Leuten. Und man muss ja auch sagen, es ist nicht nur das, was man außen nach außen sieht, dass es da blitzt und blinkt und dass man rumdaddelt, sondern es ist ja das, was in den Köpfen passiert. Genau. Das ist ja wirklich etwas, wo man was lernen kann und wo es wirklich Sinn macht, ne? Für die. Naja, nicht nur Sinn, auch wie gesagt, ich habe in dieser Südkorea Doku irgendwie, also ja, keine Ahnung, der jeweilige Champ da, ne, der hat laut Messungen hat er ein 2,5-fach schnelleres Entscheidungsbewusstsein als alle anderen. Ja. Ne? Ja. Also ich klar, wenn man die jetzt an den Tasten sieht, dann denkt man sich, das muss am epileptischen Anfall liegen. Irgendwie, weil die sind ja dermaßen hochgeschwindigkeitsmäßig unterwegs. Aber jeder Bewegung geht ja eine bewusste Entscheidung voraus. Ja. Ne? Und die können 2,5-mal schneller entscheiden als jeder andere. Also das muss man sich machen. Ne? Von daher ist es natürlich nicht nur das bunte Geblinke. Es sind immer Situationen, auf die man sich einstellt. Also das sehe ich auch so. Dass da gerade auch neurologisch irgendwie viel mehr hintersteckt, als man jetzt meint. Ne? Ja. Deswegen. Ja, aber ihr wollt diesen Weg zumindest erstmal weitergehen. Auf jeden Fall. Also wir haben auch super Resonanz gekriegt. Die Familie Unterhuber, die ja quasi auch die Wolfsburger Teilnehmer waren, die sind zum Beispiel ganz glücklich auf uns zugekommen und meinten dann, oh, es ist so schön, dass jetzt in Wolfsburg endlich mal so ein paar Gaming-Events angeboten werden. Wir dachten immer, das geht nur in Großstädten. Und die haben tatsächlich auch so eine eigene Gaming-Truppe, mit denen sie sich regelmäßig treffen. Ja. Und haben auch gefragt, ob man da vielleicht nicht in Zukunft mal irgendwas zusammen machen möchte oder so. Die würden auch gerne mithelfen. Die haben ganz viel Spaß daran. Ja, das hat ja dann auch, ich sag mal, unterm Strich hat das ja auch echt so ein bisschen was mit sozialer Akzeptanz zu tun. Ne? Unterhalte ich mit irgendjemandem, ne? Wir suchen uns jetzt mal jemanden auf der Straße und unterhalten uns über Gaming irgendwie und der wird dir was von dem einsamen 13-Jährigen erzählen, irgendwie, der keine Freunde hatte und noch nie das Tageslicht gesehen. Jawohl, RTL ist grüßen, und ne? Ja, genau, so irgendwie müssen wir ja alle Klischees bedienen. Ganz genau. Ne? Das ist ja, ja, und das ist aber das nicht unbedingt immer ist irgendwie. Und ich finde, das zeigen solche Sachen auch. Ne? Weil selbst jetzt auch die Teilnehmer hier im Finale, die haben ja nicht stumm nebeneinander gesessen. Ja, klar. Sondern ganz im Gegenteil, was ich sogar was ich sogar sehr bemerkenswert fand, war, das ging ganz viel um Respekt. Das ging ganz viel um, keine Ahnung, haben sich zwei unterhalten, wie denn, ne, und was meinst du deine Chancen fürs Finale? Ne? Und der sagt, ey, pass mal auf, der Typ fährt so fehlerfrei. Ich weiß gar nicht, wie ich dagegen anstinken soll. Ja. Ne? Also das hat ganz viel auch mit Respekt und mit Anerkennung der anderen Leistung auf diesem Gebiet, hat das auch ganz viel zu tun, fand ich. Das war also, ich hätte das auch nicht so gesehen. Ne? Ja. Beim Spielen bin ich dann eher immer so der irgendwann in den Ton und jetzt mach ich dich platt, du Arsch. Gibt irgendwie, das ist keine Ahnung, bringt das Spiel mit sich wahrscheinlich. Ja. Aber das haben wir nicht gehört, ne? Also das war irgendwie. Nee, das war alles. Sind auch wirklich gut miteinander umgegangen. Ne? Also auf jeden Fall, ja klar. Ja. Eben weil es halt auch die gemeinsamen Interessen gab. Ne? Ja. Ich denke, das wird auch gut dazu beigetragen haben. Ja. Ja, wir hatten dann ja nochmal, also von den dreien, die es dann im Endeffekt waren, ist ja der eine am Montagabend noch, hat abgesagt, ne? Oh. Und insofern ist dann praktisch, es hat ja so Wolfsburger Bedeutung, ist dann also der 13-jährige Marius Unterhuber, der ist nachgerückt, weil der war praktisch dann, der war in diesem, also Endkampf war er mit drin, ne, um den dritten Platz, ist dann aber leider Vierter geworden und der ist jetzt praktisch nachgerückt. Ne? Also, weiß ich. Also der Vierte ist dann auf den Dritten nachgerückt. Richtig, genau. Und jetzt fahren die drei praktisch in die USA. Ne? Ja, super cool. Also ist auch schon natürlich auch schön, dass ein Wolfsburg mit dabei ist, ne? Wo das Finale hier stattgefunden hat. Ja, naja, Heimvorteil. Heimvorteil, ja. Ich kannte das hier alles. Ja, ansonsten habt ihr noch irgendwas? Haben wir was ausgelassen? Haben wir was nicht beleuchtet? Oder noch ganz dringend was loszuwerden? Ich hab gesehen, ich vergesse die Adresse dann auch immer wieder. Ihr habt ganz, ganz viel geblockt von dem Finale auch und von vorher. Ja. Wo kann ich denn den Block? Also du kannst den. Wie finde ich den? Vincent hat ja dann nochmal einen Blogpost gemacht. Das Gaming-Finale, das kannst du finden auf unserem Blog. Das ist Stadtbibliothek Wolfsburg.wordpress.com. Jawohl. Okay. Ja, also ein Wort, Stadtbibliothek Wolfsburg.wordpress.com. Da findest du das nochmal. Ja, hervorragend. Ne? Dann suche ich das nochmal so umfassend informieren, was gewesen ist. Ja, genau. Da kann man nochmal alles in Einzelheiten nachlesen. Richtig, ja. Alles, wo wir jetzt drum rumgeschnoddert sind, genau. Kann man da im Einzelnen nur noch finden. Genau. Ne? Ja. Ja, super. Ja. Hervorragend. Dann sage ich Dankeschön. Wir bedanken uns auch. Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Ja, uns alles auch. Klar.